still das Meer. Rollen in schäumenden Wellen, bewegt sich, bewegt sich ungestüm das Meer, bewegt sich ungestüm das Meer. Hügel und Felsen erscheinen, für Berge gibt es steig empor. Ihr Berge gibt es steig empor. Hügel und Felsen erscheinen, ihr Berge gibt es steig empor. Ihr Berge gibt es steig empor. Ihr Berge gibt es steig empor.